Sie hören die Erzählung Airmail von Jeffrey Eugenides. Es liest Jonas Beck. Durch den Bambus beobachtete Mitchell, wie die Deutsche, seine Leidensgenossin, wieder einen Ausflug zum Klohäuschen unternahm. Sie trat auf die überdachte Veranda vor ihrer Hütte und beschattete die Augen mit der Hand. Draußen brannte mörderisch die Sonne. Während die andere Hand schlafwandlerisch nach dem Strandtuch tastete, das über dem Geländer hing. Als sie es gefunden hatte, schlang sie sich das Tuch locker und nur notdürftig verhüllend um ihren unbekleideten Körper und stolperte in die Sonne. Sie kam direkt an Mitchells Hütte vorbei. Durch die Lamellen der Jalousie betrachtet, hatte ihre Haut den etwas kränklichen Farbton von Hühnersuppe. Sie trug lediglich einen Strandlatschen. Alle paar Schritte musste sie stehen bleiben und ihren nackten Fuß aus dem sengend heißen Sand heben. Dann verharrte sie eine Weile schwer atmend im Flamingo-Stil. Sie sah aus, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. Aber sie brach nicht zusammen. Sie schaffte es durch den Sand bis hinüber zu dem wild wuchernden Gestrüpp. Am Klohäuschen angekommen, öffnete sie die Tür und spähte ins Dunkel. Dann ließ sie den Dingen ihren Lauf. Mitchell ließ den Kopf zurück auf den Boden sinken. Er lag auf einer Strohmatte, eine Badehose mit Schottenkaro als Kissen. In der Hütte war es kühl und er hatte eigentlich keine Lust aufzustehen. Doch sein Magen stand kurz vor der Eruption. Die ganze Nacht über hatten sich seine Eingeweide ruhig verhalten, bis Larry ihn heute Morgen überredet hatte, ein Ei zu essen, und jetzt hatten die Amöben wieder was zu fressen. »Ich hab dir doch gesagt, ich will kein Ei«, sagte er jetzt, bevor ihm einfiel, dass Larry gar nicht da war. Larry war unten am Strand und feierte mit den Australiern. Mitchell wollte sich nicht ärgern. Er schloss die Augen und holte ein paar Mal tief Luft. Schon nach wenigen Atemzügen setzte das Klingen in seinen Ohren ein. Er lauschte, atmete ein und aus und versuchte, alles andere auszublenden. Als das Klingen immer lauter wurde, stützte er sich auf einen Ellbogen und tastete nach dem Brief, den er gerade an seine Eltern schrieb. Den allerneuesten. Er fand ihn in seiner Taschenbibel beim Brief des Paulus an die Epheser. Die Vorderseite des Luftpostbogens war schon vollgeschrieben. Ohne die Seite noch einmal durchzulesen, schnappte er sich den Kugelschreiber, griffbereit zwischen die Bambusstäbe geklemmt, und begann. »Erinnert ihr euch noch an Mr. Judah, meinen alten Englischlehrer? Als ich in der 10. war, kriegte er Speiseröhrenkrebs. Wie sich dann rausstellte, war er Mitglied der Christian Science, wovon wir keine Ahnung hatten. Er weigerte sich sogar, eine Chemotherapie zu machen. Und ratet, was dann passierte. Eine absolute und totale Selbstheilung.« Die Blechtür des Klohäuschens fiel scheppernd zu und die Deutsche trat wieder in die Sonne. Auf ihrem Badetuch war ein nasser Fleck. Mitchell legte den Brief weg und kroch an seine Hüttentür. Sobald er den Kopf hinausstreckte, konnte er die Hitze spüren. Der Himmel war durchscheinend blau, wie auf einer Ansichtskarte, der Ozean einen Ton dunkler, der weiße Sand reflektierte das gleißende Licht. Er blinzelte zu der Silhouette hinüber, die auf ihn zugehumpelt kam. »Wie fühlst du dich?« Die Deutsche antwortete erst, als sie einen Streifen Schatten zwischen den Hütten erreicht hatte. Sie hob ihren Fuß an und musterte ihn grimmig. »Wenn ich muss, kommt bloß braunes Wasser.« »Das gibt sich. Einfach weiter fasten.« »Ich faste jetzt schon 3 Tage.« »Du musst die Amöben aushungern.« »Ja, ich glaube aber, die Amöben hungern eher mich aus.« Bis auf das Tuch war sie immer noch nackt, aber nackt wie eine Kranke. Mitchell spürte nichts. Sie winkte und ging davon. Als sie weg war, kroch er in seine Hütte zurück und legte sich wieder auf die Matte. Er nahm den Stift und schrieb: »Mohandas K. Gandhi pflegte bei seinen Großnichten zu schlafen, auf jeder Seite eine, um sein Keuschheitsgelübde zu testen. Ergo, Heilige sind immer Fanatiker.« Er legte den Kopf auf die Badehose und schloss die Augen. Sofort ertönte das Klingen wieder. Wenig später wurde es vom Beben des Fußbodens unterbrochen. Der Bambus wippte unter Mitchells Kopf und er setzte sich auf. Das Gesicht seines Reisegefährten hing im Türrahmen wie ein roter Herbstmond. Larry hatte einen burmesischen Lungi umgeschlungen und trug einen indischen Seidenschal. Sein nackter Oberkörper, die Brust, haariger als man bei einem so kleinen Kerl erwartet hätte, war ebenso sonnenverbrannt wie sein Gesicht. In seinen Schal, den er sich theatralisch über eine Schulter geworfen hatte, waren goldene und silberne Metallfäden gewirkt. Er rauchte ein Bidi, beugte sich vornüber und sah Mitchell an. »Durchfallreport?« sagte er. »Mir geht's gut.« »Dir geht's gut?« »Alles in Ordnung.« Larry wirkte enttäuscht. Die rosige, verbrannte Haut auf seiner Stirn legte sich in Falten. Er hielt ein Glasröhrchen in die Höhe. »Ich hab dir ein paar Tabletten mitgebracht. Gegen die Scheißerei.« »Tabletten verstopfen bloß«, erwiderte Mitchell. »Dann bleiben die Amöben drin.« »Die hat Gwendolyn mir gegeben. Sollst du mal ausprobieren. Das Fasten hätte inzwischen wirken müssen. Wie lang geht das jetzt schon? Fast eine Woche?« »Zum Fasten gehört keine Zwangsernährung mit Eiern.« »Mit einem Ei«, sagte Larry und winkte lässig ab. »Bevor ich es gegessen habe, ging's mir ganz okay. Jetzt habe ich Bauchschmerzen.« »Du hast doch gerade gesagt, dir geht's gut.« »Mir geht's auch gut«, sagte Mitchell, und sein Magen rebellierte. Er spürte, wie es in seinem Unterleib brodelte. Ein Gefühl, als ob sich etwas löste, als würde Flüssigkeit abgesaugt. Dann den wohlbekannten, hartnäckigen Druck in seinen Gedärmen. Er wandte sich ab, schloss die Augen und atmete wieder tief durch. Larry zog ein paar Mal an seinem Bidi und sagte, »Du gefällst mir nicht zurecht.« »Und du«, erwiderte Mitchell, die Augen immer noch geschlossen, »bist bekifft.« »Darauf kannst du wetten«, war Larrys Antwort. »Da fällt mir ein, wir haben keine Papierchen zum Drehen mehr.« Er stieg über Mitchell, über den Wust von voll und noch nicht voll beschriebenen Luftpostbogen und das winzige Neue Testament hinweg, in seine, also Larrys Hüttenhälfte, kniete sich hin und begann, seinen Beutel zu durchwühlen. Larrys Beutel aus regenbogenbunter Jute hatte bisher noch keinen Zoll passiert, ohne akribisch kontrolliert zu werden. Es war die Art von Beutel, die praktisch schrie, »Ich hab Drogen dabei.« Larry fand seine Haschpfeife, drehte das steinerne Schälchen ab und klopfte die Asche heraus. »Nicht auf den Boden.« »Reg dich ab. Die fällt durch.« Er rieb die Finger aneinander. »Siehst du? Alles sauber.« Er steckte sich die Pfeife in den Mund, um zu testen, ob sie richtig zog. Dabei musterte er Mitchell mit einem verstohlenen Blick. »Meinst du, du kannst bald wieder reisen?« »Ich glaub schon.« »Wir sollten dann nämlich vielleicht mal wieder nach Bangkok. Ich meine, so allmählich. Ich hab Bock auf Bali. Geht das klar?« »Sobald ich fit bin«, sagte Mitchell. Larry nickte kurz und schien zufrieden. Er nahm die Haschpfeife aus dem Mund und steckte sich wieder das Bidi zwischen die Lippen. Dann richtete er sich auf und blieb gekrümmt unter der niedrigen Decke stehen. Dabei starrte er reglos zu Boden. »Morgen kommt das Postschiff.« »Was?« »Das Postschiff. Für deine Briefe.« Larry schob einige Bogen mit dem Fuß umher. »Soll ich die für dich aufgeben? Dafür muss man ja zum Strand runter.« »Kann ich selber. Morgen bin ich wieder auf den Beinen.« Larry hob skeptisch eine Augenbraue, sagte aber nichts. Dann ging er zur Tür. »Falls du dir es noch überlegst, ich lass dir die Tabletten hier.« Sobald er gegangen war, stand Mitchell auf. Es ließ sich nicht länger aufschieben. Er knotete seinen Lungi fester und trat, die Hand über den Augen, auf die Veranda hinaus. Mit den Füßen tastete er nach seinen Latschen. Er konnte den Strand spüren und die Wellen, die sich schwerfällig übereinander schoben. Er ging die Stufen hinunter und lief los. Er blickte nicht auf. Er sah nur seine Füße und den Sand, den sie zur Seite schoben. Die Fußabdrücke der Deutschen waren noch zu erkennen, daneben allerlei Abfall, zerrupfte Nescafé-Packungen und zusammengeknüllte Papierservietten, die vom Küchenzelt herüberwehten. Er konnte den gegrillten Fisch riechen. Es machte ihn nicht hungrig. Das Klohäuschen war ein Wellblechschuppen. Davor standen ein verrostetes Ölfass voll Wasser und ein kleiner Plastikeimer. Mitchell füllte den Eimer und nahm ihn mit hinein. Bevor er die Tür zumachte, solange er drinnen noch etwas sehen konnte, brachte er seine Füße auf der Fläche zu beiden Seiten des Lochs in Stellung. Dann schloss er die Tür und alles wurde dunkel. Er knotete seinen Lungi auf und zog ihn hoch, bis der Stoff ihm um den Hals hing. Die Benutzung asiatischer Toiletten hatte ihn gelenkiger gemacht. Er konnte mühelos 10 Minuten lang in der Hocke verharren. Was den Geruch betraf, so bemerkte er ihn kaum noch. Er hielt die Tür zu, damit niemand einfach hereinplatzte. Die schiere Menge an Flüssigkeit, die aus ihm herausschoss, überraschte ihn noch immer. Aber es war jedes Mal eine Erleichterung. Er stellte sich vor, wie die Amöben mit der Flut aus seinem Körper gewirbelt und hinunter in den Abfluss geschwemmt wurden. Die Ruhe hatte ihn mit seinen Eingeweiden vertraut gemacht. Er hatte eine klare Vorstellung von seinem Magen, seinem Darm. Er spürte die glatten, muskulösen Röhren, aus denen er bestand. Der Aufruhr begann ganz oben in seinen Gedärmen. Dann arbeitete er sich voran wie ein von einer Schlange verschlucktes Ei, das das Gewebe dehnte und weitete, bis es schließlich, von Schaudern begleitet, hinunterrutschte und er ins Wasser explodierte. Er war nicht erst seit einer Woche, sondern bereits seit 13 Tagen krank. Larry gegenüber hatte er es zunächst verschwiegen. Eines Morgens in einer Pension in Bangkok war Mitchell mit Magenverstimmung aufgewacht. Nachdem er jedoch das Bett verlassen und unter dem Moskitonetz hervorgekommen war, fühlte er sich besser. An jenem Abend hatte er nach dem Essen ein Pochen verspürt, wie von Fingern, die in seinem Unterleib trommelten. Am nächsten Morgen fing der Durchfall an. Das war nichts Besonderes. Er hatte ihn schon in Indien gehabt, bloß war er damals nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Dieser nicht. Stattdessen wurde es schlimmer und er musste nach jeder Mahlzeit ein paar Mal aufs Klo. Er fühlte sich bald matt und erschöpft. Wenn er aufstand, wurde ihm schwindlig. Nach dem Essen brannte ihm der Magen. Er setzte seine Reise trotzdem fort und dachte, es sei nichts Ernstes. Von Bangkok aus nahmen er und Larry einen Bus zur Küste, wo sie die Fähre auf die Insel bestiegen. Das Boot tuckerte in die kleine Bucht und stellte im seichten Wasser den Motor aus, so dass sie ans Ufer warten mussten. Und genau das Hineinspringen, bestätigte die Sache. Das Schwappen des Meeres glich dem Schwappen in Mitchells Gedärmen. Sobald sie sich häuslich eingerichtet hatten, begann Mitchell mit dem Fasten. Seit einer Woche schon nahm er lediglich schwarzen Tee zu sich und verließ die Hütte nur, um zum Klohäuschen zu gehen. Dort war er eines Tages der Deutschen begegnet und hatte sie überredet, ebenfalls zu fasten. Ansonsten lag er auf seiner Matte, dachte nach und schrieb Briefe nach Hause. Grüße aus dem Paradies. Larry und ich leben gerade auf einer tropischen Insel im Golf von Siam. Im Atlas nachsehen. Wir haben unsere eigene Hütte direkt am Strand, für die wir den stolzen Preis von $5 pro Nacht zahlen. Diese Insel ist noch unentdeckt. Es sind also fast keine Leute hier. Er fuhr fort, die Insel zu beschreiben, jedenfalls soweit er sie durch den Bambus erspähen konnte, kam jedoch bald auf wichtigere Überlegungen zurück. Die östliche Religion lehrt, dass alle Materie nur Täuschung ist. Dazu gehört alles. Unser Haus. Sämtliche Anzüge von Dad, sogar Moms Hängepflanzentöpfe. Laut Buddha ist all das Maya. In diese Kategorie gehört selbstverständlich auch der Körper. Einer der Gründe für meinen Entschluss, diese große Tour zu machen, war, dass mir unser Umfeld zu Hause in Detroit ein bisschen eng vorkam. Mittlerweile gibt's da auch ein paar Dinge, an die ich glaube und die ich hinterfrage. Zum Beispiel, dass wir unseren Körper durch unseren Geist kontrollieren können. In Tibet gibt es Mönche, die in der Lage sind, ihre Physiologie mental zu regulieren. Sie spielen ein Spiel namens Schneebälle schmelzen. Dazu halten sie in einer Hand einen Schneeball und meditieren, wobei sie ihre ganze innere Wärme in diese Hand leiten. Derjenige, der den Schneeball am schnellsten zum Schmelzen bringt, hat gewonnen. Hin und wieder hörte er auf zu schreiben, um mit geschlossenen Augen dazusitzen, als wartete er auf eine Eingebung. Und genau so hatte er 2 Monate zuvor gesessen. Augen geschlossen, Wirbelsäule gestreckt, Kopf hoch erhoben, Nase sozusagen in Alarmbereitschaft, als das Klingen einsetzte. Es war in einem blassgrünen indischen Hotelzimmer in Mahabalipuram. Mitchell hatte im halben Lotussitz auf seinem Bett gesessen. Sein unbewegliches westliches Knie ragte steil empor. Larry war unterwegs, um die Straßen zu erkunden. Mitchell war ganz allein. Er hatte nicht mal damit gerechnet, dass irgendetwas passierte. Er saß einfach da und versuchte zu meditieren, und seine Gedanken schweiften in alle möglichen Richtungen. Er dachte zum Beispiel an seine ehemalige Freundin, Christine Woodhouse, und ihr sagenhaftes rotes Schamhaar, das er nie mehr zu sehen bekommen würde. Er dachte an Essen. Er hoffte, dass es in dieser Stadt noch etwas anderes gab als Idli Samba. Immer wieder wurde er sich bewusst, wie weit seine Gedanken umherschweiften, und schon versuchte er, sie wieder auf sein Atmen zu lenken. Irgendwann, als er am wenigsten damit rechnete, als er den Versuch oder das Warten darauf, dass etwas passierte, sogar schon aufgegeben hatte, also genau dann, wenn es, wie sämtliche Mystiker behaupten, passieren würde, hatte es in Mitchells Ohren zu klingen begonnen. Ganz leise. Das Klingen war ihm nicht unvertraut. Er konnte sich daran erinnern, wie er als kleiner Junge einmal im Vorgarten gestanden und in seinen Ohren plötzlich dieses Klingen vernommen hatte. Er fragte seine älteren Brüder, »Hört ihr auch dieses Klingen?« Und sie sagten, sie hörten nichts, aber sie wussten, was er meinte. In dem blassgrünen Hotelzimmer, fast 20 Jahre später, hörte Mitchell es wieder. Er dachte, dieses Klingen wäre vielleicht das, was man das kosmische Om nannte, oder Sphärenmusik. Danach bemühte er sich immer wieder, es wahrzunehmen. Wohin er auch ging, horchte er auf dieses Klingen, und nach einer Weile gelang es ihm schon ziemlich gut. Er hörte es auf der Sutter Street in Kalkutta, inmitten des Hupens der Taxis und des Geschreis der Straßenkinder nach Bakschisch. Er hörte es im Zug auf dem Weg nach Chiang Mai. Es war das Geräusch der universellen Energie, aller Atome, die sich vor seinen Augen miteinander verbanden und Farben bildeten. Es war die ganze Zeit da gewesen. Er brauchte nur noch aufzuwachen und ihm zu lauschen. Er schrieb, zögernd zunächst, dann mit wachsendem Selbstvertrauen, über alles, was er erlebte, nach Hause. Der Energiefluss des Universums lässt sich wahrnehmen. Wir alle, jeder einzelne von uns, sind ganz genau eingestellte Radios. Wir brauchen nur den Staub von unseren Röhren zu pusten. Jede Woche schickte er seinen Eltern mehrere Briefe. Seinen Brüdern schrieb er ebenfalls. Und seinen Freunden. Was ihm in den Sinn kam, schrieb er auf. Um die Reaktionen der Leute scherte er sich nicht. Er war von dem Bedürfnis erfasst, seine Eingebungen zu analysieren, zu beschreiben, was er sah und fühlte. »Liebe Mom, lieber Dad, heute Nachmittag habe ich gesehen, wie eine Frau eingeäschert wurde. Dass es eine Frau ist, erkennt man an der Farbe des Leichentuchs. Ihres war rot. Es verbrannte als erstes. Dann ihre Haut. Während ich zusah, füllten sich ihre Gedärme wie ein riesengroßer Ballon mit heißem Gas. Sie wurden größer und größer, bis sie schließlich platzten. Dann trat lauter Flüssigkeit aus. Ich habe versucht, sowas in der Art für euch auf einer Postkarte zu finden, hatte aber kein Glück. Oder aber, lieber Petey, ist dir eigentlich schon mal der Gedanke gekommen, dass diese ganze Welt aus Ohrenschmalzentfernern und peinlichem Sackjucken vielleicht doch nicht das Wahre ist? Sieht mir jedenfalls manchmal ganz danach aus. Blake glaubte an Engelsrezitationen. Und wer weiß, seine Gedichte untermauern seine These. Außerdem einen über das Lamm, das ich noch nie gemocht habe. Aber manchmal bei Nacht, wenn der Mond so richtig bleich geworden ist, könnte ich schwören, ich spür was gegen den Dreitagebart auf meiner Backe flattern. Ein einziges Mal hatte Mitchell zu Hause angerufen, von Kalkutta aus. Die Verbindung war schlecht gewesen. Zum ersten Mal hatten Mitchell und seine Eltern die transatlantische Verzögerung erlebt. Sein Vater nahm ab. Mitchell sagte Hallo und hörte nichts, bis die letzte Silbe, das O, in seinen Ohren widerhallte. Dann änderte sich das Hintergrundgeräusch und die Stimme seines Vaters drang zu ihm durch. Auf der Reise um den halben Erdball verlor sie etwas von ihrer charakteristischen Durchsetzungskraft. »Jetzt hör mal zu. Deine Mutter und ich wollen, dass du dich ins Flugzeug setzt und nach Hause kommst. Ich bin doch gerade erst in Indien gelandet. Du bist bereits ein halbes Jahr unterwegs. Das ist lang genug. Es ist uns egal, was es kostet. Nimm die Kreditkarte, die wir dir gegeben haben, und kauf dir ein Rückflugticket. In einem Monat oder so bin ich ja wieder zurück. Was zum Teufel treibst du da drüben eigentlich?« schrie sein Vater so laut er konnte gegen den Satelliten an. »Was soll das mit den Leichen im Ganges? Du wirst dir noch eine Krankheit holen.« »Nein, werde ich nicht. Mir geht's gut.« »Na, deiner Mutter geht's jedenfalls nicht gut. Sie ist halb tot vor Sorgen.« »Dad, Das hier ist bis jetzt das Beste an der ganzen Reise. Europa war ja toll und alles. Es ist aber immer noch der Westen. Na und? Was stört dich am Westen? Nichts. Es ist bloß viel aufregender, mal von der eigenen Kultur wegzukommen. Sprich jetzt mit deiner Mutter, sagte sein Vater. Dann war die Stimme seiner Mutter fast ein Wimmern in der Leitung. Mitchell, ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wir machen uns Sorgen um dich. Bloß nicht. Mir geht's gut. Du klingst so merkwürdig in deinen Briefen. Was ist denn los mit dir? Mitchell überlegte, ob er es ihr sagen sollte. Aber es ging einfach nicht. Man konnte nicht sagen, ich habe die Wahrheit gefunden. Das mochten die Leute nicht. Du klingst wie einer von diesen Hare Krishnas. Anhänger geworden bin ich noch nicht, Mom. Bisher habe ich mir bloß den Kopf kahl geschoren. Du hast dir den Kopf kahl geschoren? Mitchell! Nein, hatte er erwidert, obwohl es stimmte. Er hatte sich den Kopf kahl geschoren. Dann war sein Vater wieder dran. Seine Stimme klang sehr nüchtern, verächtlich. Er sprach im Gassenjargon, wie Mitchell ihn noch nie gehört hatte. »Hör zu, Schluss mit dem Rumgeflippe in Indien. Du bewegst deinen Arsch jetzt nach Hause. Ein halbes Jahr Reisen reicht. Wir haben dir die Kreditkarte für Notfälle mitgegeben und erwarten, dass du...« Genau in diesem Augenblick brach die Verbindung wie durch einen göttlichen Ratschluss ab. Mitchell stand da, den Hörer in der Hand, hinter ihm eine Schlange wartender Bengalen. Er beschloss, dass die jetzt an der Reihe waren. Mit dem Vorsatz, nicht noch einmal zu Hause anzurufen, hängte er ein. Seine Eltern waren absolut unfähig zu verstehen, was er gerade erlebte oder was er an diesem fantastischen Ort alles gelernt hatte. Seine Briefe würde er nun ein bisschen abschwächen. Von jetzt an würde er sich an Landschaftsbeschreibungen halten. Aber natürlich tat er das nicht. Kaum 5 Tage waren vergangen, als er wieder nach Hause schrieb. Über den unverwüstlichen Körper des heiligen Franziskus Xaver und dass dieser 400 Jahre lang durch die Straßen von Goa getragen worden war, bis ihm ein ekstatischer Pilger einen Finger abgebissen hatte. Mitchell konnte nicht anders. Alles, was er sah, die bezaubernden Banyanbäume, die bemalten Kühe, trieb ihn zum Schreiben. Und nachdem er beschrieben hatte, was er sah, sprach er über die Wirkung, die das Gesehene auf ihn ausübte, und ging von den Farben der sichtbaren Welt geradewegs über zur Finsternis und zum Klingen des Unsichtbaren. Als er krank wurde, hatte er auch davon nach Hause berichtet. »Liebe Mom, lieber Dad, ich glaube, ich habe eine Spur von Amöbenruhr.« Im Folgenden hatte er die Symptome beschrieben und die Heilmittel, die die anderen Reisenden anwandten. »Früher oder später kriegen es alle. Ich werde einfach fasten und meditieren, bis es mir besser geht. Ich habe ein bisschen abgenommen, aber nicht viel. Sobald ich mich besser fühle, geht's mit Larry weiter nach Bali.« In einer Hinsicht hatte er recht. Früher oder später bekam es jeder. Abgesehen von seiner deutschen Nachbarin hatten noch 2 andere Reisende auf der Insel an Magenbeschwerden gelitten. Der eine, ein Franzose, den ein Salat aufs Krankenlager geworfen hatte, hatte sich in seine Hütte verkrochen, aus der er jammerte und um Hilfe rief wie ein sterbender Kaiser. Doch erst gestern hatte Mitchell ihn, komplett wiederhergestellt, einen Papageienfisch auf die Harpune gespießt, aus der seichten Bucht auftauchen sehen. Das andere Opfer war eine Schwedin gewesen. Das letzte Mal hatte Mitchell sie gesehen, als sie schlaff und matt zur Fähre getragen wurde. Die thailändischen Bootsleute hatten sie zusammen mit leeren Limonadenflaschen und Benzinkanistern an Bord gehievt. Sie waren den Anblick dahinsiechender Ausländer gewohnt. Nachdem sie die Frau an Deck verstaut hatten, begannen sie zu lachen und zu winken. Dann hatten sie den Rückwärtsgang eingelegt und die Frau in die Klinik auf dem Festland gebracht. Mitchell wusste, dass er sich, wenn es sein musste, immer noch den Magen auspumpen lassen konnte. Er rechnete allerdings nicht damit, dass es so weit kommen würde. Sobald er das Ei losgeworden war, fühlte er sich besser. Der Schmerz im Magen verflog. 4 oder 5 Mal am Tag ließ er sich von Larry schwarzen Tee bringen. Er weigerte sich, die Amöben auch nur mit einem Tröpfchen Milch zu füttern. Entgegen seinen Erwartungen verminderte sich seine geistige Energie nicht, sondern steigerte sich sogar noch. Unglaublich, wie viel Energie der Verdauungsvorgang in Anspruch nimmt. Statt eine sonderbare Buße zu sein, stellt Fasten nämlich tatsächlich eine sehr gesunde, wissenschaftliche Methode dar, den Körper in Ruhe zu versetzen, den Körper abzuschalten. Und wenn der Körper abschaltet, schaltet der Geist ein. Der Ausdruck in Sanskrit dafür lautet Moksha. Das bedeutet völlige Befreiung vom Körper. Das Seltsame war, dass Mitchell sich hier, in der Hütte und nachweislich krank, so gut, so gelassen und geistig so fit fühlte wie noch nie in seinem Leben. Er fühlte sich auf eine unerklärliche Art sicher und behütet. Er fühlte sich glücklich. Ganz anders die Deutsche. Sie sah immer schlechter aus. Wenn sie sich jetzt begegneten, sprach sie kaum. Ihre Haut wirkte noch bleicher und fleckiger. Nach einer Weile hörte Mitchell auf, sie zum Weiterfasten zu ermuntern. Er lag auf dem Rücken, die Badehose nun über die Augen gelegt und achtete nicht mehr auf ihre Gänge zum Klohäuschen. Stattdessen lauschte er den Geräuschen der Insel, den Schwimmenden, dem Rufen am Strand, einem, der ein paar Hütten weiter auf einer Holzflöte spielen lernte. Wellen schwappten, und gelegentlich fiel ein abgestorbener Palmwedel oder eine Kokosnuss herunter. Bei Nacht begannen die wilden Hunde im Dschungel zu heulen. Wenn Mitchell zum Klohäuschen ging, konnte er hören, wie sie umherstreiften und durch die Löcher in den Wänden nach ihm und dem Fluss seiner Ausscheidungen schnüffelten. Die meisten Leute schlugen mit Taschenlampen gegen die Blechtür, um die Hunde zu vertreiben. Mitchell hatte nicht einmal eine Taschenlampe dabei. Er stand da und lauschte den Hunden, die sich im Strauchwerk zusammenrotteten. Mit spitzen Schnauzen stießen sie die Halme beiseite, bis ihre roten Augen im Mondlicht auftauchten. Mitchell blickte sie gelassen an. Er breitete die Arme aus, bot sich ihnen dar, und als sie ihn nicht angriffen, wandte er sich ab und ging zu seiner Hütte zurück. Eines Nachts hörte er auf dem Rückweg eine australische Stimme sagen, »Da kommt ja der Patient!« Er hob den Blick und sah Larry mit einer älteren Frau auf der Veranda vor der Hütte sitzen. Larry drehte sich gerade auf seinem »Let's go, Asia«-Reiseführer einen Joint. Die Frau rauchte eine Zigarette und sah Mitchell direkt an. »Hallo, Mitchell. Ich heiße Gwendolyn«, sagte sie. »Ich habe gehört, du warst krank.« »Sozusagen.« »Larry sagt, du hast die Tabletten, die ich rübergereicht habe, nicht genommen.« Mitchell antwortete nicht gleich. Den ganzen Tag hatte er mit keiner Menschenseele gesprochen. Oder schon ein paar Tage nicht. Er musste sich erst wieder daran gewöhnen. Auch war er durch die Einsamkeit empfindlich gegen die Grobheit seiner Mitmenschen geworden. Gwendolyns lauter Whisky-Bariton etwa war für ihn, als würde ihm jemand über die Brust kratzen. Sie trug so eine Art Batik-Kopfbedeckung, die wie ein Verband aussah. Dazu hing ihr jede Menge Folklore-Schmuck, Knochen und Muscheln um Hals und Handgelenke. Mittendrin ihr verkniffenes Gesicht, das zu viel Sonne abgekriegt hatte und in dessen Zentrum bisweilen das rote Aschenende ihrer Zigarette aufblitzte. Von Larry war nicht mehr zu erkennen als ein blonder Heiligenschein im Mondlicht. »Ich hatte auch mal schrecklichen Dünnpfiff«, fuhr Gwendolyn fort. »Echt gewaltig! In Irian Jaya! Die Tabletten waren ein Geschenk des Himmels!« Larry leckte den Joint abschließend an und entzündete ihn. Er inhalierte, blickte zu Mitchell auf und sagte dann mit rauchbelegter Stimme, »Wir sind hier, um dir deine Arznei zu verpassen.« »Genau. Fasten ist ja gut und schön, aber nach wie lange geht das jetzt?« »Fast 2 Wochen.« »Nach 2 Wochen wird's Zeit aufzuhören.« Sie guckte streng, doch dann kam der Joint zu ihr herüber und sie sagte, »Ah, wunderbar.« Sie nahm einen Zug, hielt ihn, lächelte die beiden an und bekam plötzlich einen Hustenanfall. Er dauerte etwa eine halbe Minute. Schließlich trank sie einen Schluck Bier und legte sich dabei die Hand an die Brust. Dann rauchte sie ihre Zigarette weiter. Mitchell sah auf den breiten Streifen Mondlicht über dem Meer. »Du bist seit kurzem geschieden«, sagte er unvermittelt. »Machst du deshalb diese Reise?« Gwendolyn versteifte sich. »Fast richtig. Nicht geschieden, sondern getrennt. Merkt man das denn so?« »Du bist Friseurin«, sagte Mitchell, den Blick immer noch aufs Meer gerichtet. »Du hast mir ja gar nicht gesagt, dass dein Freund Hellseher ist, Larry.« »Ich hab's ihm wohl erzählt. Hab ich's dir erzählt?« Mitchell gab keine Antwort. »Also, Mr. Nostradamus, hier ist eine Weissagung für dich. Wenn du die Tabletten nicht sofort nimmst, werden sie dich als ziemlich kranken Knaben auf der Fähre abschleppen. Das willst du doch nicht, oder? Mitchell sah Gwendolyn zum ersten Mal in die Augen. Das Paradoxe daran ließ ihn staunen. Sie glaubte, er sei der Kranke, wogegen es ihm so vorkam, als wäre es umgekehrt. Schon zündete sie sich wieder eine Zigarette an. Sie war 43, bekiffte sich auf einer Insel vor der thailändischen Küste und trug Korallenstücke in jedem Ohrläppchen. Traurigkeit umwehte sie. Nicht, dass er über hellseherische Kräfte verfügte, es war einfach offensichtlich. Sie wandte den Blick ab. »Larry, wo sind meine Tabletten jetzt?« »In der Hütte.« »Könntest du sie mir holen?« Larry knipste seine Taschenlampe an und bückte sich unter dem Türrahmen hindurch. Der Lichtstrahl huschte über den Boden. »Du hast die Briefe ja immer noch nicht abgeschickt.« »Hab ich vergessen. Sobald ich sie fertig habe, denke ich immer, ich hätte sie schon abgeschickt.« Larry tauchte mit dem Tablettenröhrchen wieder auf und verkündete, »Allmählich riecht's da drin aber.« Er reichte Gwendolyn das Röhrchen. »Also, du Dickkopf, Mund auf!« Sie hielt ihm eine Tablette hin. »Es ist okay, wirklich. Mir geht's gut.« »Nimm deine Arznei«, befahl Gwendolyn. »Komm schon, Mitch. Du siehst echt scheiße aus. Na los, nimm die verdammte Tablette.« Einen Augenblick lang herrschte Schweigen, während sie ihn ansahen. Mitchell wollte seinen Standpunkt erläutern, doch es lag auf der Hand, dass er sie durch keinerlei Erklärungen vom Sinn seines Tuns überzeugen konnte. Alles, was er hätte sagen wollen, drückte es nicht ganz aus. Alles, was er hätte sagen wollen, wertete irgendwie ab, was er fühlte. Also entschied er sich für den Weg des geringsten Widerstands. Er machte den Mund auf. »Deine Zunge ist ja knallgelb«, sagte Gwendolyn. »So ein Gelb habe ich noch nie gesehen, außer bei einem Papagei. Na los, spül sie mit ein bisschen Bier runter.« Sie hielt ihm ihre Flasche hin. »Bravo! Die nimmst du jetzt eine Woche lang viermal pro Tag. Larry, du trägst die Verantwortung, dass er es auch macht.« »Ich glaube, ich muss jetzt schlafen«, sagte Mitchell. »In Ordnung«, sagte Gwendolyn. »Dann verlegen wir die Party zu mir rüber.« Als sie fort waren, kroch Mitchell wieder in die Hütte und streckte sich auf der Matte aus. Ohne jede weitere Regung spuckte er die Tablette aus, die er unter die Zunge geschoben hatte. Sie sprang auf den Bambus und durch die Stäbe in den Sand darunter. Wie Jack Nicholson in Einer flog übers Kuckucksnest, dachte er, still vor sich hin lächelnd, war aber wirklich zu erschöpft, um es aufzuschreiben. Mit der Badehose über den Augen waren die Tage vollkommener, verschwommener. Er schlief in kurzen Intervallen, so oft ihm danach war, und achtete nicht mehr auf die Zeit. Der Rhythmus der Insel drang zu ihm vor. Die schläfrig schweren Stimmen der Leute beim Frühstück, die Bananenpfannkuchen und Kaffee zu sich nahmen. Später Rufe und Geschrei am Strand. Und an den Abenden der qualmende Grill und die chinesische Köchin, die ihren Wok mit einem langen Metallspachtel auskratzte. Bierflaschen wurden geräuschvoll geöffnet, das Küchenzelt füllte sich mit Stimmengewirr. Danach kamen in den Nachbarhütten diverse kleine Partys in Gang. Irgendwann kehrte Larry zurück und roch nach Bier, Rauch und Sonnencreme. Mitchell tat so, als würde er schlafen. Manchmal lag er die ganze Nacht wach, während Larry schlief. In seinem Rücken konnte er den Boden spüren, dann die Insel selbst, dann den Kreislauf des Meeres. Der Mond wurde voll, und wenn er aufstieg, beleuchtete er die Hütte. Mitchell erhob sich und ging an den silbernen Rand des Wassers hinunter. Er wartete hinaus, ließ sich auf dem Rücken schaukeln und blickte zum Mond und zu den Sternen empor. Die Bucht war wie eine Badewanne mit warmem Wasser, in der auch die Insel schwamm. Er schloss die Augen und konzentrierte sich aufs Atmen. Nach einer Weile spürte er, dass ihm jedes Gefühl für innen und außen verloren ging. Es kam ihm weniger so vor, als würde er atmen, sondern vielmehr, als würde es ihn atmen. Dieser Zustand dauerte jedes Mal bloß ein paar Sekunden an. Dann hörte er wieder auf. Dann geschah es aufs Neue. Seine Haut begann nach Salz zu schmecken. Der Wind trug es durch den Bambus, bedeckte ihn damit, während er auf dem Rücken lag. Oder wehte es über ihn, wenn er zum Klohäuschen ging. Während er dort hockte, saugte er sich das Salz von den bloßen Schultern. Es war seine einzige Nahrung. Manchmal verspürte er den Drang, ins Küchenzelt zu gehen und einen ganzen gegrillten Fisch oder einen Stapel Pfannkuchen zu bestellen. Doch die Hungerattacken waren selten, und danach fühlte er nur einen noch tieferen, vollkommeneren Frieden. Es strömte weiterhin in Fluten aus ihm heraus. Weniger gewaltig inzwischen, doch wie aus einer offenen Wunde. Er öffnete die Wassertonne und füllte den Eimer, wusch sich mit der linken Hand. Ein paar Mal schlief er über dem Loch kauernd ein und wachte erst auf, als jemand an die Metalltür klopfte. Er schrieb weiter Briefe. »Hab ich euch eigentlich schon von der leprakranken Mutter mit Sohn erzählt, die ich in Bangalore gesehen hab? Ich ging gerade die Straße lang, als ich sie dort am Randstein hocken sah. An den Anblick von Leprakranken hatte ich mich inzwischen schon gewöhnt, aber nicht an solche. Sie waren schon fast vollständig aufgelöst. Ihre Finger waren nicht einmal mehr Stummel und ihre Hände waren bloß noch Kugeln am Ende der Arme. Und ihre Gesichter zerrannen. Es war, als wären sie aus Wachs und würden schmelzen. Das linke Auge der Mutter war ganz verschleiert und grau. Es starrte in den Himmel hinauf. Doch als ich ihr 50 Paise gab, sah sie mich mit ihrem gesunden Auge an, das vollkommen wach war und intelligent wirkte. Es war irgendwie warm. Sie führte ihre Armstümpfe aneinander, um mir zu danken. In dem Moment fiel meine Münze in den Becher, und ihr Sohn, der vielleicht gar nicht sehen konnte, sagte, »Acha!« Er sagte es überaus erfreut, lächelte fast dabei, obwohl schwer zu sagen war, ob er wirklich lächelte, weil sein Gesicht so entstellt war. Aber dann geschah Folgendes. Ich erkannte, dass es Menschen waren, nicht Bettler oder entsetzlich unglückliche Geschöpfe mit schlechtem Karma oder sowas in der Art. Einfach bloß eine Mutter mit ihrem Kind. Ich konnte sie mir vorstellen, bevor sie Lepra oder was auch immer bekommen hatten, früher, als sie einfach nur spazieren gegangen waren. Und dann hatte ich eine andere Art von Offenbarung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Junge ganz verrückt nach Mangolassi war. Das erschien mir damals wie eine sehr tiefgründige Erkenntnis. Eine so große Erkenntnis, wie ich sie wohl brauche oder verdiene. Als meine Münze in den Becher fiel und der Junge Acha sagte, war mir plötzlich klar, dass er dabei an ein schönes, kühles Glas Mangolassi dachte. Mitchell legte den Stift hin und erinnerte sich. Dann trat er hinaus, um sich den Sonnenuntergang anzusehen. Er setzte sich im Schneidersitz auf die Veranda. Sein linkes Knie ragte nicht mehr in die Höhe. Als er die Augen schloss, setzte sofort das Klingen ein. Lauter, vertrauter, hinreißender denn je. Aus dieser Entfernung betrachtet, kam ihm vieles recht komisch vor. Seine Überlegungen, welches Studienhauptfach er wählen sollte, oder dass er sich früher, als er unter blühender Akne litt, nicht einmal aus dem Haus getraut hatte. Selbst die brennende Verzweiflung, mit der er damals bei Christine Woodhouse angerufen hatte, als sie die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen war, erschien ihm jetzt irgendwie lachhaft. Man konnte sein Leben auch vergeuden. Das hatte er getan, ziemlich sogar, bis zu jenem Tag, an dem er, gegen Typhus und Cholera geimpft, mit Larry das Flugzeug bestiegen hatte und geflüchtet war. Erst jetzt, wo ihm keiner zuschaute, konnte er herausfinden, wer er wirklich war. Als ob sich auf all den Fahrten in Bussen, durch all die Schlaglöcher, sein altes Ich Stück um Stück gelockert hätte, so dass es eines Tages einfach aufstieg und sich in die indische Luft verflüchtigte. Er wollte nicht zurück in die Welt der Colleges und Zigaretten mit Gewürzaroma. Er lag auf dem Rücken und wartete auf den Augenblick, in dem der Körper von Erleuchtung erfasst wurde oder in dem überhaupt nichts passierte, was annähernd aufs Gleiche hinauslief. Mittlerweile war die Deutsche von nebenan wieder unterwegs. Mitchell hörte sie herumrascheln. Sie stieg ihre Treppe hinunter, doch statt aufs Klohäuschen zuzusteuern, kam sie die Stufen zu Mitchells Hütte hoch. Er nahm die Badehose von den Augen. »Ich fahre in die Klinik. Mit dem Boot.« »Hab ich mir fast gedacht.« »Ich lass mir eine Spritze geben. Bleib eine Nacht und komme dann wieder.« Sie schwieg einen Augenblick. »Willst du nicht mitkommen? Dir eine Spritze geben lassen?« »Nein, danke.« »Warum nicht?« »Weil's mir schon besser geht. Ich fühle mich schon viel besser.« »Komm doch mit in die Klinik. Sicherheitshalber. Wir gehen zusammen. Mir geht's gut. Er stand lächelnd auf, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Draußen in der Bucht ließ das Boot sein Signalhorn ertönen. Mitchell trat auf die Veranda, um sie zu verabschieden. »Ich halte hier die Stellung«, sagte er. Die Deutsche wartete zum Boot hinaus und kletterte an Bord. Sie stand an Deck, winkte nicht, blickte aber in seine Richtung. Mitchell sah, wie sie entschwand und immer kleiner wurde. Als sie schließlich verschwunden war, stellte er fest, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Es ging ihm tatsächlich besser. Sein Magen hatte sich beruhigt. Er legte die Hand auf den Bauch, wie um zu überprüfen, was darin war. Sein Magen fühlte sich wie ausgehöhlt an. Ihm war auch nicht mehr schwindelig. Er musste neues, unbeschriebenes Luftpostpapier suchen, und im Licht des Sonnenuntergangs schrieb er: »Am heutigen Tage im, ich glaube, November, verkünde ich hiermit, dass das Magen- und Darmsystem von Mitchell B. Carambellis durch rein geistige Mittel geheilt wurde. Besonders danken möchte ich meiner größten Unterstützerin, die ganze Zeit zu mir gehalten hat, Mary Baker Eddy. Das nächste feste Ei, das ich lege, ist ihr gewidmet.« Er schrieb noch, als Larry hereinkam. »Wow, du bist auf. Mir geht's besser.« »Was?« »Und rate mal, was noch.« »Was?« Mitchell legte den Stift beiseite und schenkte Larry ein breites Lächeln. »Ich hab wirklich Hunger.« Mittlerweile hatte jeder auf der Insel von Mitchells gandhihaftem Fasten gehört. Sein Eintreffen im Küchenzelt rief Applaus und Bravo-Rufe hervor. Auch den erschrockenen Aufschrei einiger Frauen, die gar nicht hinsehen mochten, wie abgemagert er war. Sie wurden geradezu mütterlich, nötigten ihn zum Hinsetzen und befühlten seine Stirn, ob er noch Fieber hatte. Das Zelt war voller Ananas und Wassermelonen, voller Bohnen, Zwiebeln, Kartoffeln und Salat. Lange blaue Fische waren auf Hackblöcken ausgelegt. An einer Wand standen aufgereiht Thermoskannen, gefüllt mit heißem Wasser oder Tee. Und in einem nach hinten gelegenen Raum entdeckte er eine Wiege mit dem Baby der chinesischen Köchin. Das Baby sah selbst ein bisschen blau aus. Mitchell setzte sich und sah ringsum in lauter neue Gesichter. Die Erde unter dem Picknicktisch fühlte sich an seinen bloßen Füßen überraschend kühl an. Sofort prasselten medizinische Ratschläge auf ihn nieder. Die meisten hatten im Lauf ihrer Asienreisen ein oder zwei Tage gefastet, waren dann aber wieder zu normalen Mahlzeiten übergegangen. Mitchells Fasten war so ausgedehnt gewesen, dass ein Amerikaner, ein ehemaliger Medizinstudent, es als gefährlich bezeichnete, zu schnell zu viel zu essen. Er riet Mitchell zunächst zu flüssiger Nahrung. Die chinesische Köchin hatte nur Verachtung für diesen Vorschlag übrig. Sie warf einen prüfenden Blick auf Mitchell und reichte einen Seebarsch, einen Teller gebratenen Reis und ein Zwiebelomelett heraus. Auch die meisten anderen waren für richtige Völlerei. Mitchell entschied sich für einen Kompromiss. Zuerst trank er ein Glas Papayasaft. Er wartete einige Minuten und begann dann ganz langsam, den gebratenen Reis zu essen. Als es ihm danach immer noch gut ging, machte er sich behutsam, Bissen für Bissen, an den Seebarsch. Der ehemalige Medizinstudent sagte alle paar Augenblicke: »Okay, das reicht jetzt«, was jedoch vom Chor der anderen mit den Worten quittiert wurde: »Sieh ihn dir doch an, er ist ein Skelett, na los, iss schon, iss!« Eigentlich war es ganz nett, wieder unter Leuten zu sein. Er war doch nicht so asketisch geworden, wie er gedacht hatte. Ihm fehlte die Geselligkeit. Sämtliche Mädchen trugen Sarongs. Sie waren makellos sonnengebräunt und hatten bezaubernde Akzente. Immer wieder kamen sie zu ihm, um seine Handgelenke mit ihren Daumen und Zeigefingern zu umspannen. »Ich würde sterben für deine Backenknochen«, sagte ein Mädchen. Dann fütterte sie ihn mit gebratenen Bananen. Die Nacht brach herein. Irgendjemand kündigte eine Party in Hütte Nummer 6 an. Bevor Mitchell wusste, wie ihm geschah, wurde er von zwei Holländerinnen zum Strand hinunter begleitet. 5 Monate im Jahr kellnerten sie in Amsterdam, die übrige Zeit verbrachten sie mit Reisen. Offenbar sah Mitchell genauso aus wie ein Christus von Van Honthorst im Rijksmuseum. Die Holländerinnen fanden die Ähnlichkeit gleichermaßen beängstigend und lustig. Mitchell fragte sich, ob es nicht doch ein Fehler gewesen war, in der Hütte zu bleiben. Hier auf der Insel hatte sich eine Art von Stammesleben entwickelt. Kein Wunder, dass Larry sich schon die ganze Zeit prächtig amüsierte. Alle waren so freundlich. Die Stimmung war weniger sexuell aufgeladen als vielmehr herzlich und vertraut. Eine der Holländerinnen hatte einen bösen Ausschlag auf dem Rücken. Sie drehte sich, um ihn Mitchell zu zeigen. Über der Bucht ging der Mond bereits auf und warf einen langen Lichtstreifen ans Ufer. Er beleuchtete die Stämme der Palmen und verlieh dem Sand eine lunare Phosphoreszenz. Bis auf die orange-gelb glühenden Hütten war alles blau. Mitchell spürte, wie die Luft sein Gesicht erfrischte und beim Gehen zwischen seinen Beinen hindurchwehte. Eine Leichtigkeit war in ihm, ein Heliumballon in seiner Brust. Außer diesem Strand brauchte ein Mensch überhaupt nichts. »Hey, Larry«, rief er laut. Larry war etwas weiter vorn. »Was?« »Wir waren schon überall, Mann.« »Überall nicht. Nächster Halt ist Bali.« »Dann nach Hause. Erst Bali, dann nach Hause, bevor meine Eltern einen Nervenzusammenbruch kriegen.« Er blieb plötzlich stehen, hielt die Holländerin zurück. Er glaubte, das Klingen zu hören, lauter denn je, stellte dann aber fest, dass es nur die Musik war, die aus Hütte Nummer 6 drang. Direkt davor, im Sand, saßen Leute im Kreis. Sie machten Mitchell und den Neuankömmlingen Platz. »Was meinen Sie, Doktor? Können wir ihm ein Bier geben?« »Sehr witzig«, sagte der Medizinstudent. »Ich schlage vor, eins, mehr nicht.« Das Bier wurde langsam von Hand zu Hand weitergereicht, bis es schließlich zu Mitchell gelangte. Dann legte ihm diejenige, die rechts von ihm saß, die Hand aufs Knie. Es war Gwendolyn. Er hatte sie in der Dunkelheit nicht erkannt. Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. Um den Rauch auszustoßen, aber auch mit einem Anflug von Verletztheit, wandte sie ihr Gesicht ab und sagte, »Du hast dich nicht bedankt bei mir.« »Für was?« »Für die Tabletten?« »Ach ja, stimmt. Sehr aufmerksam von dir.« Sie lächelte etwa 4 Sekunden. Dann begann sie zu husten. Es war ein richtiger Raucherhusten, der tief sitzend und kehlig klang. Sie versuchte, ihn zu unterdrücken, indem sie sich vornüber beugte und die Hand über den Mund hielt. Doch es half nichts. Der Husten hallte in ihrem Brustkorb wieder. Schließlich hörte er auf und sie wischte sich über die Augen. »Oh, ich sterbe!« Sie blickte im Kreis umher. Alle redeten und lachten. »Aber das juckt ja keinen.« Mitchell hatte Gwendolyn die ganze Zeit über eingehend gemustert. Für ihn war offensichtlich, wenn sie nicht schon Lungenkrebs hatte, würde sie ihn bald bekommen. »Willst du wissen, woran ich gemerkt habe, dass du dich getrennt hast?« fragte er. »Na, eigentlich schon.« »Weil du dieses Strahlen an dir hast. Frauen, die sich scheiden lassen oder sich trennen, haben immer so ein Strahlen an sich. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Es ist, als würden sie dadurch jünger oder so.« »Wirklich?« »Doch, tatsächlich«, sagte Mitchell. Gwendolyn lächelte. »Das baut mich jetzt aber richtig auf.« Mitchell hielt seine Bierflasche hoch und sie stießen an. »Cheers«, sagte sie. »Cheers«. Er nahm einen Schluck. Es war das beste Bier, das er je gekostet hatte. Plötzlich verspürte er ein rauschhaftes Glücksgefühl. Es brannte zwar kein wärmendes Lagerfeuer, aber genauso fühlte es sich an. Mitchell warf einen Blick in all die unterschiedlichen Gesichter und schaute dann auf die Bucht hinaus. Er dachte über seine Reise nach. Er versuchte sich zu erinnern, wo er überall mit Larry gewesen war, an die stinkenden Pensionen, die Barockstädtchen, die in den Bergen gelegenen Stationen. Wenn er nicht an einen ganz bestimmten Ort dachte, konnte er sie sozusagen alle spüren. Kaleidoskopartig schoben sie sich in seinem Kopf herum. Er fühlte sich vollkommen und zufrieden. Irgendwann hatte das Klingen wieder eingesetzt, und weil er sich auch darauf zu konzentrieren versuchte, bemerkte er den stechenden Schmerz in seinen Eingeweiden nicht gleich. Dann kam von weit her, langsam das Bewusstsein durchdringend, ein leichtes Stechen, immer noch so zart, dass er glaubte, er hätte es sich bloß eingebildet. Gleich darauf kam es wieder, diesmal hartnäckiger. Er spürte, dass sich ein Ventil in ihm öffnete und ein Rinnsal heißer Flüssigkeit wie Säure aus ihm herauszubrennen begann. Er war nicht beunruhigt. Dazu war ihm zu wohl. Er stand nur auf und sagte, »Ich gehe ein bisschen ans Wasser runter.« »Ich komme mit«, sagte Larry. Der Mond stand inzwischen höher. Als sie näher ans Ufer kamen, leuchtete die Bucht wie ein Spiegel auf. Entfernt von der Musik konnte Mitchell die wilden Hunde im Dschungel bellen hören. Er führte Larry geradewegs bis direkt ans Wasser. Ohne stehen zu bleiben, ließ er seinen Lungi zu Boden fallen, stieg darüber und wartete hinaus. »Willst du nackt baden?« Mitchell gab keine Antwort. »Wassertemperatur?« »Kalt«, sagte Mitchell, was nicht stimmte. Das Wasser war warm. Irgendwie wollte er jetzt aber allein sein. Er ging weiter, bis er hüfthoch im Wasser stand. Er machte beide Hände hohl und spritzte sich Wasser übers Gesicht. Dann ließ er sich fallen und auf dem Rücken treiben. Seine Ohren füllten sich. Er hörte Wasser rauschen, dann die Stille des Meeres, dann wieder das Klingen. Es war deutlicher denn je zu hören. Es war nicht so sehr ein Klingen, als vielmehr ein leuchtender Feuerstrahl, der seinen Körper durchdrang. Er hob den Kopf und sagte, »Larry!« »Was?« »Danke, dass du dich um mich gekümmert hast.« »Schon gut.« Jetzt, wo er im Wasser war, fühlte er sich wieder besser. Er spürte die Strömung der Flut draußen in der Bucht, die sich mit dem Nachtwind und dem aufgehenden Mond zurückzog. Ein kleiner, heißer Strahl kam aus ihm heraus. Er paddelte davon und ließ sich weitertreiben. Er starrte zum Himmel hinauf. Seinen Stift und das Luftpostpapier hatte er nicht dabei, also begann er still zu diktieren. »Liebe Mom, lieber Dad, die Erde an sich ist der einzige Beweis, den wir brauchen. Ihre Rhythmen, ihre fortwährende Erneuerung, das Auf- und Untergehen des Mondes, die Flut, die ans Land und wieder ins Meer hinauszieht, all das ist eine Lektion für die so langsam Lernenden, die Menschheit. Diese Übung wiederholt die Erde immer und immer wieder, bis wir sie begreifen.« »Das hier glaubt uns keiner«, sagte Larry vom Strand her. »Es ist das absolute verdammte Scheißparadies.« Das Klingen wurde lauter. Eine Minute verging, oder ein paar Minuten. Schließlich hörte er Larry sagen, »Hey, Mitch, ich gehe wieder zu der Party. Alles okay?« Er klang weit entfernt. Mitchell hob die Arme, wodurch es ihm gelang, ein wenig höher im Wasser zu treiben. Er wusste nicht, ob Larry gegangen war oder nicht. Er blickte zum Mond hinauf. Dabei fiel ihm etwas auf, was ihm vorher noch nie aufgefallen war. Es gelang ihm, die Wellenlängen des Mondlichts auszumachen. Er hatte es geschafft, seinen Geist so weit zu verlangsamen, dass er es wahrnehmen konnte. Erst beschleunigte sich das Mondlicht eine Sekunde lang und wurde heller, verlangsamte sich dann und wurde schwach. Er ließ sich im warmen Wasser auf den Wellen dahintreiben und bemerkte die Übereinstimmung von Mondlicht und Klingen, wie sie sich zusammen verstärkten und zusammen schwächer wurden. Nach einer Weile wurde ihm bewusst, dass er selbst auch so war. Sein Blut pulsierte mit dem Mondlicht, mit dem Klingen. Etwas kam aus ihm heraus, weit weg. Er fühlte, wie seine Eingeweide sich entleerten. Die Wahrnehmung von herausdrängender Flüssigkeit war nicht mehr schmerzhaft oder druckartig. Es war zu einem beständigen Ausströmen seines ganzen Wesens, seiner Substanz in die Natur geworden. Im nächsten Augenblick hatte Mitchell das Gefühl, durchs Wasser nach unten zu fallen, und dann spürte er sich überhaupt nicht mehr. Nicht er war es, der den Mond betrachtete oder dem Klingen lauschte, und doch war er sich dessen bewusst. Er überlegte kurz, ob er seinen Eltern eine Nachricht zukommen lassen sollte, um ihnen zu sagen, sie sollten sich keine Sorgen machen. Er habe jenseits der Insel das Paradies entdeckt. Er versuchte, sich zusammenzunehmen, um diese letzte Botschaft zu diktieren, erkannte jedoch rasch, dass nichts von ihm übrig war, das das noch tun könnte. Überhaupt nichts. Da war kein Mensch mehr, der einen Stift halten oder eine Nachricht schicken konnte an diejenigen, die er liebte und die es nie begreifen würden. Sie hörten die Erzählung Airmail aus dem Erzählungsband Das große Experiment von Jeffrey Eugenides. Es las Jonas Beck.